herzlich willkommen zu unserem Podcast im Januar, dem Wonnemonat des Schnees, denn bei uns liegt schon wieder ein halber Meter. Und dazu sagen ganz herzlich Hallo und der Jörn aus dem Norden. Moin, und Dottie aus dem Süden auch. Der Wonnemonat des Schnees. Herrlich. Ich musste jetzt ganz schnell was erfinden. Ja, falls sich jemand wundert, Nord-Süd-Gefälle Episode 83. Wir starten mit einem neuen Konzept ins neue Jahr und verraten erst im dritten Satz, was unser Podcast-Name ist. Also wer das jetzt noch nicht weiß, dann weiß ich auch nicht. Wie geht's? Wie steht's? Ach ja, ganz entspannt, würde ich jetzt mal sagen. Doch, gut ins neue Jahr rübergerutscht und wie gesagt, wir haben jetzt wieder Schnee. Am 1. Januar sind wir noch fast in Pulli ohne Jacke spazieren gegangen bei 15 Grad oder so. Und jetzt hat der Winter uns wieder eingeholt und wir haben ja die letzten drei Tage wieder schönen Schnee herbekommen. Und ja, von dem her ganz gut. Wie sieht's bei euch wettermäßig aus? Ja, wir haben Herbst. Also hier ist durchgängig immer Plustemperaturen gewesen seit unserer letzten Aufnahme. Und hier ist wirklich, also ich kann es nicht anders sagen, es ist Herbstwetter. Es ist nieselig und trüb und manchmal auch ein bisschen sonnig. Hatten wir jetzt auch ein paar Mal. Ordentlich Wind gelegentlich und von daher, nö, die ist also von Winter weit und breit nisch zu sehen. Ach was, und an Silvester dann auch neblig gewesen oder war klare Nacht? Es war relativ klar, ein bisschen wolkig und halt einfach dadurch, dass weniger geknallt worden ist, war es auch nicht ganz so dunstig oder verraucht wie sonst. Es war jetzt, ja, also Böllerverkaufsverbot hatten wir ja, um eben überschwängliche Partys zu vermeiden. Und da sind dann aber wohl doch einige aus der Nachbarschaft nochmal nach Dänemark rübergefahren. Das ist ja von hier aus eine knappe Stunde Fahrt und kurz hinter der Grenze auf dänischer Seite konnte man selbstverständlich Silvesterfeuerwerk kaufen. Und wenn man dann nicht zu viel kauft, dann musste man auch nichts befürchten in der Kontrolle. Aber da haben sich einige wohl ganz gut eingedeckt. Also hier in der Nachbarschaft gab es zwei Haushalte, die sehr ausladend geknallt haben und da waren halt so die Nachbarn, die anderen standen dann halt so mehr vorm Haus und haben sich das Spektakel angeguckt. Und es war auch nicht ganz so lang wie sonst. Normalerweise geht das ja teilweise über Stunden und jetzt war es halt so, dass wir sind dann irgendwie so 11:45 oder sowas mal rausgegangen für einen kleinen Spaziergang in die Stadt und dann hat es auch irgendwann angefangen zu regnen und dann war relativ zügig das ganze Spektakel vorbei. Ja, bei uns war es auch erstaunlich viel dafür, dass ja nichts verkauft wurde offiziell. Aber wir sind natürlich auch in Grenznähe zu Österreich und hier hat man auch dieses Gefälle gemerkt. Also Richtung Oberstaufen, ach, da wo du schon auch schon übernachtet hast mit dem Wohnwagen, da ist es ja auch nur ein Sprung rüber nach Österreich und da war anscheinend richtig Remi-Demi. Und je weiter du eigentlich von der Grenze weggekommen bist, desto weniger wurde es. Und ich hatte auch das Gefühl, es war kurz, knackig, also schön mit dicken Patronen hochgejagt, aber es war dann genau um 12.21 Uhr, habe ich auf die Uhr geguckt, habe ich den letzten Schuss gehört, also mit einem Schlag zu Ende gewesen. Aber was bei uns dieses Jahr wieder war und das auch dieses Jahr vermehrt, letztes Jahr wurde ja dazu aufgerufen in den sozialen Netzwerken, dass man mit Kuhglocken statt Böller ein bisschen Lärm machen soll und ein bisschen Klang in die ganze Sache bringen soll. Vielleicht erinnerst du dich, ich habe ja hier auch noch die Glocke stehen und habe das neue Jahr angebimmelt. Und da war ich letztes Jahr, glaube, mit noch einem Bauern, der ein Stück weiter oben die Straße hoch wohnt, alleine in dem Sinne. Und dieses Jahr hast du von allen Seiten gehört. Ach, schön. Also die haben jetzt aufgerüstet und jetzt, das war richtig schön. Das war Heimat und das ging ans Herz. Und dann war man ja doch ein bisschen traurig, ob des Jahres, das wir hinter uns haben, weil das ja alles nicht so schön war. Und da war ein bisschen melancholisch geworden und mit den Kuhglocken dann, oh, dann war das so ein Stein vom Herzen gefallen und die Hoffnung, dass es dann nächstes Jahr besser wird. Schauen wir mal. Ich glaube, du bist derjenige, der sich keine guten Vorsätze vornimmt. Ja, genau. Vorsätze werden ja härter bestraft als Fahrlässigkeiten und deswegen habe ich also keinen, ich mache nichts vorsätzlich, sondern fahrlässig versuche ich abzunehmen. Das war schön, ich habe das bei Twitter irgendwann gelesen. Ich fand das sehr, sehr passend. Ich habe für mich gemerkt, dass es für mich persönlich Quatsch ist, Dinge, die ich ändern will, auf einen Tag festzulegen, so, sondern ne, dass ich sage, so, keine Ahnung, am 1.1. höre ich mit dem Rauchen auf oder ich fange jetzt wieder an mit einer Diät oder sonst irgendwas. Das funktioniert nicht, wenn man es auf einen Tag legt, sondern es muss in dem Moment, wo ich den Impuls dazu habe, muss ich es gleich machen, sonst funktioniert es nicht. Ja, so geht mir das auch. Und deswegen gibt es eigentlich wenig, was ich mir so vorgenommen habe. Also abgesehen von den Sachen, die man sich sowieso jedes Jahr auf eine Art vornimmt, wie, keine Ahnung, weniger Alkohol, sich besser ernähren, mehr Bewegung, blablabla, mehr Podcasten, sowas in der Richtung. Aber ob es dazu kommt und wenn ja, in welchem Umfang, naja, das sehen wir dann. Okay, aber du machst dir offensichtlich ja doch Gedanken drüber. Oder wie oder was? Ja, ach, also ja, so, weil man mich fragt, so was, ne, hast du gute Vorsätze? Okay. So, dann fange ich halt an zu überlegen, was gäbe es denn, was ich ändern will. Aber so, ne, jetzt irgendwie Diät machen oder ab, generell abnehmen, das ist halt irgendwie bei mir ein Thema, seitdem ich 15 bin. Das ist jetzt irgendwie so sehr Dauerbrenner, das zählt ja eigentlich gar nicht mehr. Und von daher, ich habe auch gar keinen Impuls, irgendwie jetzt an Vorsätze oder sowas zu denken. Und umgekehrt, hast du das Jahr Revue passieren lassen und nachgedacht, was schöne Zeiten waren und was oder schöne Erlebnisse oder Dinge waren in deinem Leben und schlechte? Ja, natürlich. Ich habe tatsächlich sogar so eine kleine Jahresrückblicksfolge in meinem Podcast gemacht am 31. Da ging es halt mehr darum, so Podcasting insgesamt, was habe ich gemacht? Ich habe festgestellt, dass ich über 60 Stunden Podcast produziert habe über alle Sachen, an denen ich beteiligt bin. Hat so ein bisschen zurückgeguckt aufs Golfjahr, wie das gelaufen ist und dass das Campingjahr eben nicht so gut war. Und so, das war ja alles so ein bisschen überschattet vom Gesundheitszustand unseres Hundes und auch dann letztlich durch das Einschläfern lassen. Aber natürlich gab es auch schöne Sachen in dem Jahr, dass wir zum Beispiel ganz viel Besuch hatten im Sommer und da so kleine Ausflüge unternommen haben. Das war einfach toll und alles sehr flauschig. Und ja, das war super und arbeitsmäßig läuft es hervorragend. Brauche ich mich auch nicht zu beschweren. Von daher, ja, das war, also abgesehen von Corona, war das echt ein ganz, ganz gutes Jahr. So, das neue Jahr startet irgendwie doof, weil so planmäßig wäre ich jetzt eigentlich zum Zeitpunkt der Aufnahme nach London geflogen, weil ich mir das vorgenommen hatte, da so ein Theaterstück zu sehen. Das habe ich jetzt halt dann schon vor ein paar Wochen mir gedacht, dass das eben keine besonders gute Idee ist, im Augenblick überhaupt irgendwo zu verreisen und dann schon gar nicht mit dem Flugzeug oder gar nach UK. Insofern geht das schon so ein bisschen. Naja, hat keinen besonders guten Start. Mhm. Ja. Und bei dir? Ja, ich habe auch so ein bisschen Revue passieren lassen, aber ja, es war ein Jahr wie auch das Jahr 2020. Das war irgendwie so ein billiger Abklatsch von dem Jahr davor. Irgendwie hat sich bei uns nicht viel verändert. Kennst die Situation ja selber. Welle hoch, Welle runter, Welle hoch, Welle runter. Das war ja 2020 genauso wie jetzt 2021, nur ein bisschen heftiger, ein ganzes Stück heftiger. Und auch im Privatleben hat sich eigentlich auch da nichts irgendwie verändert. Aber es gab natürlich auch Highlights, muss ich schon sagen. Wir sind ja auch im Harz mal gewesen, haben unseren Harzer Wanderkaiser fertig gemacht. Wir haben die Schiffsreise machen können und ich war auch mal im Caddy zweimal unterwegs. Also von dem her, es gab ja auch Punkte, wo man ja, mit Wehmut, aber trotzdem froh sein kann, dass es so gelaufen ist. Und gesund sind wir auch so weit geblieben. Das ist ja das Wichtigste, dass man selber nicht erkrankt ist. Ein Vorteil hat es auch gehabt, dass mit der Homeoffice, das mir ja sehr, sehr liegt. Das war dieses Jahr auch wieder. Und das sehe ich als sehr großen Vorteil von der ganzen Corona-Scheiße. Ja, aber ich denke mal, da passiert irgendwas im nächsten Jahr, also jetzt in diesem kommenden 2022. Ich habe irgendwie das Gefühl, es passiert was. Ich weiß nicht warum, aber irgendeine Wendung oder irgendwas in meinem Leben passiert oder in unser aller Leben, keine Ahnung. Tja. Ob das jetzt ein vorsichtiger Optimismus ist oder ob da wirklich irgendwas in der Luft liegt, ich weiß es nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob es gut ist oder schlecht, aber irgendwas passiert, habe ich das Gefühl. Tja. Also ich habe tatsächlich gerade heute nochmal so drüber nachgedacht, dass also ich mich, also heute im Prinzip genauso fühle wie Anfang des vergangenen Jahres, also ja, wie Anfang 2021, dass ich halt angesichts der Gesamtsituation sehr pessimistisch in das Jahr starte. Und letztes Jahr war es so, dass sich das im Sommer langsam wieder gegeben hat, bis dann halt die nächste Corona-Welle anrollte. Und jetzt sind halt schon wieder alle so überrascht von der Dynamik des Verlaufs. Damit hätte ja keiner rechnen können. Und insofern, ja, irgendjemand schrieb auch neulich bei Twitter, heute sei der 661. März 2020. Und das ist halt tatsächlich das Gefühl, was ich im Wesentlichen gerade habe, dass ich also, ja, wir in einem sehr, sehr langen März 2020 gefangen sind und sich einfach wenig tut. Ne? So der Umgang mit der Pandemie von politischer Seite, aber auch gesellschaftlich, die ganzen Querdulis mit ihren unangemeldeten Demonstrationen, das ist einfach so unnötig und so kontraproduktiv für das alles, dass wir irgendwann mal aus dieser Pandemie rauskommen. Und ich habe heute eher ganz miese Aussichten. Und ich frage mich, ob das so eine schlaue Idee war, für den Sommer ein Ticket für die Republika zu kaufen, weil ich noch nicht sehe, dass das tatsächlich stattfinden kann oder in der Form in Präsenz stattfinden kann. Gleichzeitig habe ich aber auch das Gefühl, dass unsere Politik gerade so sehr auf eine Durchseuchung der Gesellschaft setzt, dass es wahrscheinlich nicht so sein wird wie im vergangenen Jahr im Sommer, dass Großveranstaltungen in einer bestimmten Größenordnung nicht stattfinden durften. Das heißt, ich gehe im Augenblick davon aus, dass ich das Geld zum Fenster rausgeschmissen habe, weil die Veranstalter wahrscheinlich von der Rechtslage her das stattfinden lassen könnten, dass es also den Bestimmungen gemäß in Ordnung ist, 2.000, 3.000 Leute in einem Veranstaltungszentrum zusammenzupferchen. Und dass es deswegen, weil es eben keine Absage von behördlicher Seite gibt, auch keine Absage von Veranstalterseite gibt, weil die dann halt dann auch das selber tragen müssen, das Risiko. Und dass es dann stattfindet, gehst du davon aus? Dass es dann stattfindet und dass ich dann für mich selber entscheiden muss, ob ich hingehe oder ob ich halt einfach die 200 Euro fürs Ticket in den Wind schieße. Genau. Also du glaubst, dass die nicht eigenverantwortlich sagen, nee, unter diesen Umständen, auch wenn es erlaubt ist, wir wollen das nicht, sondern du glaubst, es findet statt, aber du musst dann entscheiden, dass du nicht hingehst. Das ist so das, was ich da heute sehe, wie ich das heute einschätze. Es kann natürlich sein, dass die sagen, Mensch Leute, sorry, tut uns leid, aber wir machen hier überhaupt nichts. Das ist aber für die aus unternehmerischer Sicht, ist das relativ kurz vor Selbstmord. Du kannst das eigentlich nicht so richtig versichern. Das ist so, als würdest du jetzt im Ahrtal eine Hochwasserversicherung abschließen wollen. Und von daher, ja, ich glaube, selbst bei einer behördlichen Untersagung gilt das. Ja, ich weiß es alles nicht. Ich habe keine Ahnung. Also so. Du scheinst jedenfalls sehr pessimistisch in die Zukunft zu blicken. Oder heute Jahr 2022. Mal gucken, wie das im Mai oder Ende Mai ist, kurz vor der Veranstaltung, wie sich das dann entwickelt hat. Vielleicht habe ich dann auch bessere Laune. Aber im Augenblick ist da einfach ja zu viel Negatives in der Luft, was die Pandemie angeht. Verstehe das alles nicht mehr. Ja, genau. Ich nämlich auch nicht, aber ich habe deswegen abgeschaltet, sage ich jetzt mal so, weil einfach mich das so wahnsinnig gemacht hat. Also in der Situation, die du jetzt von dir so beschrieben hast, da war ich jetzt im Oktober, November, Anfang November oder so, Ende, ja genau, Oktober, November. Und da habe ich irgendwann gemerkt, ich muss jetzt umschalten, ich muss einen Schalter umlegen, sonst werde ich verrückt, sonst lande ich in der Depression. Also das geht so nicht, ich kann das nicht mehr so lange tragen. Und deswegen habe ich das jetzt gedanklich, ehrlich gesagt, abgeschaltet. Ich werde jetzt nicht mehr jeden Schmarren lesen, der da in den Medien verbreitet wird und wer was sagt und wie viele Leute auf die Straße gehen zu ihrem Spaziergang und mir das Wort Spaziergang jetzt kaputt machen, so wie sie mir das Wort Querdenker kaputt gemacht haben. Und ich habe jetzt einfach für mich beschlossen, dass ich das nicht mehr so an mich rankommen lasse, weil ich kann sowieso nichts mehr ändern. Ich kann nicht die Welt retten, ich kann nur das tun, was meine Pflicht ist und was darüber hinaus noch ist, dass ich einfach auf mich und die meinen und meine Lieben aufpasse. Aber mehr kann ich nicht tun und deswegen versuche ich jetzt mit einer gewissen Lockerheit da ranzugehen und positiver in die Zukunft zu schauen. Ich habe mit einer Freundin letzte Woche gewettet, 1. Januar 2027 treffen wir uns wieder. Und dann schauen wir uns die Situation an, denn sie ist der Meinung, dass immer noch Masken getragen werden, dass es immer noch Quarantäne gibt. Also, dass im Grunde sich nicht mehr viel verändert hat zu dem, was jetzt ist. Und ich habe gesagt, 1. Januar 2027, wir müssen, wenn überhaupt, nur noch Mundschutz in öffentlichen Verkehrsmitteln tragen. Aber ansonsten ist alles wieder gut. Wir können wieder Fernreisen machen. Ach so, das hat sie auch gesagt, keine Fernreisen und so. Und ich habe dann gesagt, doch, wir dürfen dann wieder reisen. Und das ist alles in Ordnung. Höchstens, dass man in Bussen und Bahnen vielleicht das beibehält, mit denen, weil man da halt doch sehr nah aufeinander hockt und steht, dass man da einen Mundschutz tragen muss. Aber ich gehe davon aus, dass das dann vorbei ist. 27. Ja, 5 Jahre. Sie hat gesagt, in 5 Jahren ist alles noch so wie jetzt. So pessimistisch war sie. Und ich war halt überoptimistisch. Also ich weiß gar nicht, wem ich mich an der Stelle jetzt da anschließen soll. Also ich habe im Freundeskreis Leute, die sagen, im Februar ist das alles vorbei. Das halte ich für Quatsch. Für jetzt kommenden? Ja. Oder irgendeinen? Nee, gibt ja noch mehr jetzt, Februar. Jetzt im kommenden, dieses Jahr Februar. Oder andere sagen dann April. Das sehe ich beides heute nicht. Und ich glaube, also ich kann mir auch nicht vorstellen, also selbst wenn es jetzt irgendwie dazu kommt, dass wir eine Impfpflicht bekommen, dann das wird auch nicht wahnsinnig viel ändern, weil wir dann wieder irgendeine neue Mutation haben und ne, also wir laufen jetzt auf die zweite Auffrischungsimpfung zu und dann wird es wahrscheinlich so sein, dass wir uns irgendwann ähnlich wie bei der Grippe einmal im Jahr gegen die neueste Virusmutation impfen lassen. Aber ob das dann dazu führt, dass das alles vorbei ist, ne, so die viel berufene endemische Situation, dass also das Virus immer noch da ist, aber halt nicht mehr so gefährlich. Das, also ich weiß nicht, ob das etwas Erstrebenswertes ist. Naja. Was meinst du jetzt? Naja, also so das ist ja im Augenblick das, was scheinbar das Ziel sein muss, dass wir, also was gewollt ist, dass wir das Virus also nicht zwingend besiegen oder ausrotten können, sondern dass wir halt einfach das Virus aus der pandemischen in eine endemische Situation bringen. Es ist dann immer noch da, wir müssen damit leben, so wie jedes Jahr die Grippe kommt. Ah, und sich immer wieder verändert, kommt dann vielleicht auch jedes Jahr Corona mit einer neuen Mutation, gegen die wir dann wieder animpfen. So, und das heißt aber nicht, dass die Krankheit weg ist, so wie die Grippe auch nicht weg ist, sondern die kommt halt immer wieder und dann gibt es eben Leute, die stecken sich vielleicht gar nicht an. Es gibt Leute, die stecken sich an und haben einen milden Verlauf und kommen damit gut klar. Und dann wird es aber auch immer wieder Leute geben, die daran sehr schwer erkranken und Folgeschäden haben. So, das ist, aber das kann halt bei Corona, finde ich, nicht das Ziel sein, weil halt milder Verlauf bei Corona heißt ja immer noch, dass du sehr, sehr, sehr krank bist. Und im Zweifelsfall. War das nicht bei Grippe auch? Ich meine, es gab ja auch Grippetote und es gab auch sehr schlimme Grippe. Also im Grunde, also ich könnte mir das durchaus so vorstellen, wie du das gerade erklärt hast. Ja, das Problem bei der Grippe ist aber, dass die keine neurologischen und keine organischen Spätfolgen hinterlässt. Nicht in dem Rahmen oder in dem Umfeld, wie es Corona tut. Mhm. Also auch bei einem milden Verlauf, wo du halt auch einfach mal 2 Wochen komplett flach liegst und so krank bist wie noch nie zuvor in deinem Leben, kannst du halt danach Organschäden oder neurologische Schäden oder sogar beides. Dieses Long-Covid, das geht ja nicht weg davon. Also deswegen weiß ich nicht, warum das erstrebenswert erscheint. Kann ich nicht erklären. Ja, ich habe einen Kollegen, der wollte sich nicht impfen lassen und der hat dann Corona gekriegt und dem ging's, was heißt, das wird wahrscheinlich der milde Verlauf sein, also er musste auch nicht ins Krankenhaus, ihm hat's halt voll hingestreckt und er ist auch jetzt nicht mehr richtig bei Kräften, noch nicht bei Kräften. Er war sehr, sehr sportlich, war um die 60 ist er, und aber halt Sportler durch und durch. Also von Fahrradfahren jeden Tag 120 Kilometer und in die Berge und was weiß ich und Skifahren und Zeug. Also sehr, sehr sportlich und dem geht's immer noch nicht gut nach 8 Wochen. Und sehr, sehr schlapp immer noch und immer noch, wenn er die Treppe hochgeht in den ersten Stock, ist er fix und fertig. Und den habe ich gefragt, ja und jetzt, wann hast du dann deine Booster? Und da hat er gesagt, ach, er weiß nicht. Und wenn man jetzt wirklich alle 4 Monate sich impfen lassen soll, also der ist immer noch nicht überzeugt. Das ist das Problem, ja. Da frage ich mich, habe ich gesagt, das gibt's doch nicht, du musst doch jetzt, du weißt doch, du hast es doch selbst erlebt. Nee, sie versteht das nicht. Wieder alle, wie soll denn das weitergehen? Soll ich jetzt ein Leben lang alle 4 Monate hingehen und mich impfen lassen? Ja, wie oft gehst du denn zum Zahnarzt? Da gehst du ja auch nicht einmal hin und hast dann für den Rest deines Lebens keine Zahnschmerzen mehr. Ja, so, du gehst auch regelmäßig unter die Dusche, damit du nicht stinkst. Das ja gut, ein bisschen hinkt das, aber ja, nicht alles, was hinkt, ist im Vergleich. Wenn das unser neues Leben ist. Du, ganz ehrlich, ist mir doch egal. Wenn ich weiß, dass ich dadurch mein Risiko an dieser Krankheit zu sterben oder deswegen ins Krankenhaus zu müssen, so stark reduzieren kann, hey, meine Güte, dann mache ich das alle 14 Tage, wenn es sein muss. Wird das eigentlich weiterentwickelt? Ich habe davon noch gar nichts gehört. Ja, okay. Ja, es wird ja schon, also zumindest laufen im Augenblick Untersuchungen, wie gut die Impfstoffe gegen die Omikron-Variante laufen. Das ist ja, da kommen ja regelmäßig immer mal neue Zahlen. So, die und die Kombination ist jetzt besser als die und die und die andere, und so, da guckt man dann halt drauf und gleichzeitig. Aber ich habe noch nicht gehört, dass es weiterentwickelt wird oder weiter daran geforscht wird. Doch. Also BioNTech und Pfizer haben schon gesagt, dass sie also mit relativ geringen Änderungen auch genau ausgerichtet auf Omikron den Impfstoff anpassen können. Und dann kommt ja jetzt auch noch zusätzlich irgendwann dieses Medikament, dass wenn du akut erkrankt bist, du das auch dann behandeln kannst. Das hat jetzt ja auch in den die Europäische Arzneimittelagentur hat das jetzt zugelassen. Jetzt muss es halt noch ein Zulassungsverfahren für Deutschland geben. Deutschland hat aber schon mal 1 Million Dosen von dem Zeug bestellt, einfach blind, bevor es wirklich eine Zulassung gibt. Einfach um sich auch die Produktionskapazität zu sichern, sobald das dann eingesetzt werden darf. Und da hängt nicht die STIKO mit drin, sondern irgendein anderes Zulassungsverfahren, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber das läuft. Dann verbreite doch mal positive Nachrichten. Bringt doch das mal öfters was Schönes und was Positives und nicht immer nur das Negative, das zieht einen so runter. Ja, gute Nachrichten sind aber leider keine Nachrichten. Das ist ja immer das. Oder kannst das ist das, genau. Das ist, und das mich nervt das auch so, weißt du, wenn du in der Nachrichtenredaktion sitzt, vor allen Dingen dann so, am geilsten ist immer so sonntags morgens die Nachrichtenfrühschicht, dann sitzt du echt da und nimmst dir besser was zu lesen mit, weil nichts passiert. Und du kannst dich aber auch nicht hinsetzen in den Nachrichten und sagen, es ist 8 Uhr, guten Morgen. Heute gab es keine Unfälle auf den Straßen in Schleswig-Holstein. Das interessiert ja niemanden. So, weißt du? Achso, und dann erzählt er, dass in Oklahoma ein Auto von der Fahrbahn abgekommen ist. Ja, oder es hat dann immer drüber aufrege. Genau, es hat dann irgendwo in Tansania hat's gebrannt oder sonst was. Ja, je nachdem, was dann halt bei uns ankommt an Korrespondentenberichten. Ja, genau. Ja. Das ist nämlich das, was ich immer nicht verstehe. Da wird dann in der Tagesschau plötzlich erzählt, dass in Oklahoma ein Auto sich überschlagen hat. Und ich sage mir immer, ja und? Ist schlimm, aber das muss ich doch nicht wissen. Ja, verstehe ich auch nicht. Also da bin ich auch komplett raus. Wie das zustande kommt, verstehe ich auch nicht. Okay. Na gut. Und wir haben schon wieder lange von Corona geredet. Da wird nicht dein Podcast-Kollege vom CCP wieder zusammenscheißen und sagen, oh, das kann doch wohl nicht sein, 23 Minuten über Corona geredet. Schöne Grüße. Genau, wir können aber auch erzählen über einen mysteriösen Schilderstreich in Schleswig-Holstein. Ja, was ist denn da los? Da hat uns sicherheitshalber nochmal der Westkirchen-Andi drauf aufmerksam gemacht, falls wir es nicht von alleine mitbekommen haben. Schilderklau ist in Schleswig-Holstein so eine Art Sport. Weil wir einfach ein paar Ortsnamen haben, die ungewöhnlich sind. Zum Beispiel gibt es in der Nähe von Kiel einen kleinen Ort, der heißt Kalifornien. Direkt in der Nähe ist Brasilien. Mhm. Das sind Orte, die gerne mal ihr Ortsschild verlieren. Jedes Jahr zum Wacken Open Air werden die Ortsschilder entweder gleich prophylaktisch abmontiert oder halt durch spezielle Vorrichtungen gegen Schilderklau gesichert. Und jetzt kam aber jemand auf die Idee und hat einen in der Nähe von Kellinghusen so ein bisschen durchgetauscht. Also wenn du nach Fitzbeck reingefahren bist, dann bist du am Ortsschild von Gnutz vorbeigefahren, das 17 Kilometer entfernt liegt. Und in Arbsdorf hat man dann das Ortsschild von Fitzbeck gefunden. Das Ortsschild von Arbsdorf wiederum ist aber komplett weg. Und jetzt mussten wohl auch die Polizisten so ein bisschen schmunzeln, weil das auch noch, also in der Form sehr ungewöhnlich ist und normalerweise verschwinden halt einfach die Ortsschilder, peng, die sind dann weg und die tauchen dann irgendwann in irgendwelchen Partykellern auf. Aber dass die so durchgetauscht werden, das ist halt neu. Naja, und jetzt sagt die Polizei halt, also wenn irgendwo jemand ein Ortsschild findet, das da nicht hingehört, weil es vielleicht irgendwo in einem Gebüsch liegt oder sonst was, dann sollen sie doch bitte Bescheid sagen. Denn streng genommen ist das nicht erlaubt. Also eigenmächtiges Entfernen oder Tauschen von Verkehrsschildern kann mit einem Bußgeld geahndet werden. Mutmaßlich wird es dazu ja aber nicht kommen, weil sich wahrscheinlich niemand meldet und sagt, ja, wir sind da nachts spazieren gefahren und hatten eine lustige Idee. Also, wobei man ja wahrscheinlich ja auch nicht den Hinweisen nachgehen würde, wenn da was aus der Bevölkerung käme. Oder macht sich da die Polizei den Aufwand und geht der Sache nach und stellt den Täter? Naja, das ist zumindest deren Auftrag, aber das ist halt auch, das ist ja genauso, wenn da ein Fahrrad geklaut wird, dann haben die auch einen Ermittlungsauftrag. Und dann gucken sie halt und nach einem halben Jahr schicken sie dir einen Brief, tut uns leid, wir konnten das leider nicht finden, Verfahren eingestellt. Mhm. Und wenn es dann irgendwann. Also das bei Fahrrädern ist, das ist tatsächlich ein sehr schlechtes Beispiel, weil dann immer mal wieder irgendwie eine große Menge an geklauten Fahrrädern irgendwo gefunden wird und dann findet man vielleicht doch welche, die man zuordnen kann, weil die vielleicht kodiert sind oder so. Ja, okay, sowas kommt vor, aber das ist halt eher Glückssache und bei Ortsschildern. Ja, aber Ortsschilder brauchst du nicht kodieren, da steht der Name drauf. Ja. Ja, ist aber, es werden auch selten, werden Seekontainer aufgebrochen mit Fahrziel Sydney, wo du auf einmal 400 Ortsschilder drin findest. So, das im Unterschied zu Fahrrädern beispielsweise. Insofern, ja, mein Gott. Ja. Ob die jetzt auftauchen, ich wage es zu bezweifeln. Also die Schilder von Fitzbig und Gnutz, die hat man ja. Das letzte von Abbsfelde, das ist halt weg. Und letztlich so teuer sind die wahrscheinlich auch nicht. Also da kann man sich bei den Leuten in Wacken mal informieren, aber die kriegen wahrscheinlich auch Mengenrabatt. Wobei das Einbehalten von Verkehrsschildern, gerade was Wacken angeht oder jetzt Brasilien oder Kalifornien, ja noch irgendwie nachvollziehen kann, auch wenn es natürlich nicht erlaubt ist. Aber warum jemand durchtauscht aus lauter Doofhaftigkeit und das, obwohl noch nicht mal Freinacht war, das verschließt sich mir nicht. Also da muss ja wirklich einer viel Langeweile gehabt haben. Oder die Diskos haben halt jetzt nicht auf und womit unterhält man sich, indem man Ortsschilder. Und Schleswig-Holstein hatten die Diskos auf. Echt? Über Weihnachten, ja, ja, klar. Hier sind landesweit 3000 Leute in Quarantäne, weil sie in der Disco waren. Oh, okay. Ja, da gab es dann also mehrere Vorfälle im ganzen Land, wo Leute halt auch vollkommen regelkonform 2G-Plus-Veranstaltungen besucht haben. Gut, da war dann halt in mindestens einem Fall jemand mit einem gefälschten Impfausweis dabei. War dann doof, aber kannst sagen, eigentlich überall da, wo eine Disco offen war oder wo über Weihnachten gefeiert wurde, da kam dann relativ zügig zwischen Weihnachten und Silvester die Nachricht übrigens, wer an dem Abend in der Kneipe oder in der Diskothek vielmehr war, der möge sich doch bitte in häusliche Isolation begeben und einen PCR-Test machen. Das Gesundheitsamt käme gerade nicht hinterher und man würde sich dann irgendwann mal melden. Mhm. Also das ist halt das, was jetzt gerade in Schleswig-Holstein passiert. Hier explodieren die Zahlen, geht komplett durch die Decke. Mhm. Und das Gesundheitsamt von Nordfriesland hat jetzt also wirklich per Pressemitteilung dazu aufgerufen, dass wenn man einen positiven Test hat, soll man also bitte einen PCR-Test machen. Wenn der auch positiv ist, bitte selber in Quarantäne gehen und am besten auch schon gleich die Kontaktpersonen der letzten 10 Tage abtelefonieren. Sie könnten das nicht leisten. Ja, das habe ich bei uns auch schon mitgekriegt, dass Eigeninitiative gefragt ist. Wobei ich heute einen interessanten Tweet gelesen habe, da war eine, die hat kein Auto. Und die ist positiv, hat sich also selbst im Selbsttest getestet und gesehen, dass sie positiv ist und musste jetzt einen PCR-Test machen und hat jetzt keine Ahnung, wie sie da hinkommen soll. Nächstes Testzentrum ist 11 Kilometer entfernt, sie hat kein Auto, in Bus steigen kann sie nicht, in U-Bahn auch nicht. Ah. Ein Taxi wird sie wahrscheinlich auch nicht finden, der sie hinbringt und jetzt war sie etwas hilflos und hat versucht, Hilfe zu kriegen. Die einschlägigen Nummern waren entweder besetzt oder es waren Personen da, die sich nicht auskannten. Die selber nicht wussten, was sie ihr jetzt raten sollen in so einem Fall. Ja. Eine muss sogar irgendwie gefragt haben, in welchem Bundesland liegt eigentlich München, weil sie nicht wusste, ob. Wow. Weil sie nicht zuordnen konnte, welche Regeln gerade gelten und musste danach fragen, wo denn gerade München liegt, ob das welches Bundesland das ist. Wow. Ja, und das fand ich dann auch schon sehr spannend, weil, ja, was machst du, wenn du nicht kein eigenes Auto hast? Du kannst ja nicht einen Nachbarn fragen, du darfst ja keinen Kontakt haben zu niemandem. Ja, ja. Gibt es sowas wie mobile PCR-Tester, die dann zu dir kommen und das übernehmen? Früher gab es das, glaube ich, mal, dass Also ich erinnere mich an Anfangszeiten aus der Pandemie, wo das noch möglich war, dass dann jemand vom Gesundheitsamt im Ausnahmefall unter Vollschutz kam und diesen Test gemacht hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt immer noch gilt. Mhm. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie man das löst. Keine Ahnung. Kannst du dich, also wahrscheinlich am ehesten irgendwie, kannst du dann mit dem Kopf gegen die Tür laufen, damit du dann den Rettungsdienst anrufen kannst oder sonst irgendwas. Und die fahren dich dann in Vollschutz ins Krankenhaus und dann kriegst du da einen Test. Ja, ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. In dieser Richtung. Ist natürlich keine ernst gemeinte, bevor da irgendjemand auf dumme Gedanken kommt. Nein, nein, bitte nicht machen. Das ist ganz schlecht. Nicht machen. Ah ja, ist schon eine besondere Zeit, in der wir gerade leben. Ja. Jetzt sind wir schon wieder bei dem Thema. Ja, du hast grünes Wasser in Kiel, erzähl lieber mal davon. Ja, genau. Das ist auch so eine Geschichte, die sich am 9. Januar ereignet hat. Da ist nämlich in Kiel eine Hauptleitung vom Fernwärmenetz geplatzt. Das bedeutet in erster Linie, dass bei sehr vielen Haushalten Dusche und Heizung kalt geblieben sind. Und in zweiter Linie, dass also in einem innerstädtischen Gewässer auf einmal das Wasser grün war. Hintergrund ist, dass die Kieler Stadtwerke ihr Fernwärmewasser grün einfärben, damit sie eben, wenn die MitarbeiterInnen durch die Stadt fahren und da sickert irgendwo Wasser irgendwo raus, dann können sie gleich sehen, ach du liebe Zeit, wir haben hier ein Leck in der Fernwärmeleitung, wenn dieses Wasser, was irgendwo raussickert, eben grün eingefärbt ist. Und jetzt hat sich eben ein etwa pizzagroßes Loch gebildet in dieser Fernwärmeleitung. Und das Wasser ist da regelrecht rausgesprudelt und dann über Abflüsse, also über den Rinnstein und sowas in ein kleines Gewässer gelaufen, den sogenannten kleinen Kiel. Das ist ein kleiner See in der Innenstadt und der ist jetzt wirklich vollflächig leuchtend grün. Und da gab es also eine Menge Leute, die das fotografiert haben, weil das ja ein seltener Anblick ist. Und ja, jetzt inzwischen ist also die Fernwärmeversorgung laut den Stadtwerken wiederhergestellt. Es gab noch irgendwie dann einige Folgeschäden. Die sind jetzt wohl auch abgedichtet und jetzt wird das also sukzessive alles wieder aufgefüllt. Und da gibt es dann halt noch den Fall, dass es eben in einzelnen Haushalten trotzdem immer noch kalt sein kann, dann muss man halt die Heizung entlüften, ganz vorsichtig, bis das dann erledigt ist, das ganze Problem. Und dieser Farbstoff, der grüne, der ist biologisch abbaubar. Das heißt also, es gibt keine große Umweltgefahr, das verschwindet einfach ohne gesundheitliche Einschränkungen. Das einzige, in Anführungszeichen, Problem ist, dieses Fernwärmewasser, das hat natürlich eine gewisse Temperatur. Also ist halt heißes Wasser in diesen kalten See reingeflossen. Keine Ahnung, was da für Fische drin sind, ob die das jetzt so gut vertragen haben, das kann ich jetzt nicht sagen, weil ich zum fraglichen Zeitpunkt nicht in Kiel war. Aber wenn man so die Bilder anschaut von dem Wasser, das ist ja fast neongrün, das ist ja unglaublich, das ist ja wirklich faszinierend. Das fällt auf jeden Fall auf, wenn das irgendwo rausfließt oder so. Aber was ich auch sehr interessant finde, deine Größenvergleich, Pizza groß. Das ist tatsächlich entnommen aus einem Artikel von ndr.de, der jetzt halt eine Zeit lang online sein wird. Ein Herr Schaar geschrieben hat. Nee, ich habe gerade Urlaub. Ich dürfte noch nicht mal irgendwas schreiben, selbst wenn ich wollte. Denn ich darf gerade nur Urlaubsgeld annehmen und keine Honorare. Und das wird wahrscheinlich zurückgehen auf entweder Recherchen vor Ort, weil es halt auch ein Kamerateam draußen war, um da einen kleinen Film von zu machen, oder dass die Stadtwerke das selber irgendwann gemeldet haben. Okay, und da hatte jemand Hunger auf Pizza und hat gesagt, Pizza groß. Naja, also nicht Teller groß oder irgend sowas, sondern Pizza groß. Naja, also eine Pizza hat zumindest in meiner Wahrnehmung eine relativ einheitliche Größe, so ungefähr zwischen 26 und 30 Zentimeter. Ja, 32, so, ja. Ja, 32 ist schon die große. Ja. Aber wenn du sagst Teller groß, dann gibt es ja da Unterschiede. Sind wir bei 22 bis 24, okay. Mhm. Na, und es gibt ja den Frühstücksteller und den Essteller. Oh. Naja, nu. Und die Pizzateller. Bitte, so, damit du auch deine XL-Pizza drauflegen kannst. So, also insofern finde ich Pizza groß, das kann man sich einigermaßen vorstellen. Du kannst und natürlich vor allem auch merken, sagen, es ist eingängig. Bitte. So, das ist das Einzige, was bei dir hängen geblieben ist. Genau. Das Loch war Pizza groß. Alles andere hat sie sofort vergessen. Paff. Naja, Mensch. Der See war grün. Naja, super. Weswegen war das Loch noch? Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber die Farbe, die hat mich gleich erinnert an den See in Lanzarote, dieser Lago Verde oder wie der heißt. Der ist auch durch Algen, hat der so eine grünlich schimmernde Farbe, aber auch so Neonfarben. Ist wirklich sehr auffällig, das Grün. Herrlich. Ja. Und wie lange dauert das jetzt, bis das wieder weg ist? Ist das ein Abfluss da wahrscheinlich schon, oder? Der See, ja, das wird irgendwie abgeflossen sein oder wird dabei sein, abzufließen, keine Ahnung. Wo fließt das denn hin, ins Meer oder wohin da, in eure Bucht, in dieser Bucht? Oder? Keine Ahnung. Also ich gehe davon aus, dass das irgendwo dahin entwässert wird. Also das ist ja Oberflächenwasser, das kann ich mir durchaus vorstellen, aber das weiß ich nicht. Süßwasser, oder? Ist die Killerbucht auch Süßwasser oder Salzwasser? Man nennt das Brackwasser. Das ist also so, es ist ja mit Salzwasser Einfluss, aber ja, Süßwasser, aber da ist eben auch ein gewisser Salzanteil dran. Genau, also das wird jetzt für die Umwelt entstehen da keine großen Probleme. Das ist einfach nur jetzt ungewöhnlich. So, hier hat natürlich dann auch sofort jemand diesen Simpsons-Fisch mit den drei Augen bei Twitter gepostet. Lustigerweise eine von den Grünen. Ach nee, von der SPD. Naja, hätte mich jetzt auch nicht gewundert. Ja, so ist das in Kiel gerade. Alles ganz aufregend. Ja, und der Westkirchen-Andi, der hat uns auch etwas zukommen lassen. Ob das jetzt genauso aufregend ist, das dürfen unsere Hörer entscheiden. Es geht um einen Kondomautomaten, der gesprengt wurde. Und zwar in der Stolberger Straße in Aachen haben unbekannte Täter einen Kondomautomaten gesprengt. Und zwar vermutlich mit Böllern, wenn ich das richtig sehe. Genau, um diesen zu sprengen. Und den hat es dann so komplett auseinandergerissen und massiv beschädigt. Und als die Polizei eintraf, fanden die Beamten nur noch einige am Boden verstreute Verpackungen und 6 €. Also gut, dann weiß man ja, warum sie das gemacht haben. Nicht aus Spaß und Tollerei und zu viel Übermut, sondern sie wollten an die Ware rankommen. Ja, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht mal. Also ich hätte jetzt gesagt, das war in erster Linie, ne, wir haben jetzt schon 3 Mülleimer gesprengt. Mal gucken, was die Böller noch alles können. Schätze ich jetzt mal, und dann ist halt der positive Nebeneffekt, dass da auch noch Kondome und ein bisschen Bargeld rausfallen. Ach, meinst du? Wäre jetzt so meine Einschätzung. Aber das ist natürlich Interpretationssache, ne? Das kann man nicht sagen. Es wird ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls und Sachbeschädigung, also von daher ist der, also was jetzt das die Motivlage war, ist da fast schon unerheblich, weil das Ergebnis zählt ja. So, und wenn sie den oder diejenigen kriegen, dann werden die sich halt vor Gericht verantworten müssen. Ja. Na gut, wenn es Zigarettenautomat wäre, dann wäre das, ja, okay, Kondome ja auch. Ja. Aber es ist ungewöhnlich, ne? Also wenn es um Geld geht, dann sprengt man eigentlich eher Fahrkartenautomaten. Ja, tatsächlich? Ja. Ist da mehr zu holen oder was? Naja. Das ist ja, also Fahrkartenautomaten an Busbahnhöfen oder auch auf Bahnanlagen, da steckt einfach eine Menge Bargeld drin. Ja, stimmt. Packungspreis 4 €, da ist wahrscheinlich nicht viel Geld da drin. Nee, eben. Ja. Also wir haben hier in der Nachbarschaft haben wir einen Automaten mit, na, diese typischen Bauernautomaten, wo Wurst in Gläsern drin ist, abgepackter Schinken, was habe ich jetzt geholt, Apfelbrot zu Weihnachten, Eierlikör, Eier und so ein Zeug. Und der ist auch schon 2-mal aufgebrochen worden. Rausgenommen haben sie, wenn sie rankamen, die Ware, aber hauptsächlich haben sie es wohl aufs Geld abgesehen und da haben sie dann 40 € erbeutet beim 2. Mal und ein Schaden war entstanden, nee, 80 € und ein Schaden ist entstanden von 4.000 €, ja, weil das ganze Zählwerk da kaputt war und das ist jetzt auch schon 2-mal passiert. Also. Ja, das ist so in den meisten Fällen halt so komplett lächerlich, ne? Also jetzt irgendwie im Herbst haben sie bei uns auf dem Golfplatz das Geldfach von der Driving Range aufgebrochen. Da schmeißt halt ein 2-Euro-Stück rein, dann kriegst du 40 Bälle und schmeißt ein 1-Euro-Stück rein, kriegst dann 20. So, und das wird natürlich nach Feierabend der Büromitarbeitenden wird dieses Geldfach geleert. Und dann wird das Bargeld zur Bank gebracht. Und das heißt, wenn die also irgendwann in der Nacht gekommen sind, dann waren da vielleicht 5 € drin oder so von jemandem, der halt nach der Büroöffnungszeit nochmal gespielt hat. So, das ist halt auch irgendwie witzlos. Und dafür haben sie halt einen Schaden angerichtet von, weiß ich nicht, 100 Euro oder keine Ahnung, wie viel dann nur das Schloss dann nachher kostet. Und die Polizei sagte schon so, das ergibt überhaupt keinen Sinn, das irgendwie Diebstahl sicherer zu machen, weil die dann einfach mehr Gewalt anwenden. So, und dann können die halt da einen niedrigen Bargeldbetrag rausholen und können sich drüber freuen und haben aber mehr Schaden angerichtet, als sie selber Gewinn gemacht haben. Ich habe immer das Gefühl, dass so eine Kamera oder eine Kameraattrappe vielleicht auch nur schon sehr abschreckend wirken könnte. Also der Bauer, mit dem wir da gesprochen haben, der hat nur abgewunken. Ja. Aber wenn dann seine Versicherung schon anfängt zu grübeln und zu sagen, also öfters darf das nicht noch passieren, dann würde ich doch mal solche Mittel noch mit einsetzen. Wer weiß, ob es was hilft. Aber ja, also bei uns hängt ein Riesenschild am Eingang von der Driving Range, videoüberwacht. Da hängen auch tatsächlich zwei Kameras. Nur natürlich hängen die irgendwie unter der Decke. So, jemand, der jetzt nicht zur Tür reinkommt und hochguckt, ob er die Kamera findet, da siehst du halt bestenfalls die Mütze oder den kannst dann vielleicht noch dir irgendwie was zur Statur oder was der für eine Jacke anhatte, das siehst du vielleicht, ja. Aber das war's auch schon. Also, und du meinst, der weiß das auch und dementsprechend wird er nicht abgeschreckt von der Sache. Naja, also so, man müsste halt eine vandalismussichere Kamera in Bodennähe haben, weil jemand, der ein Schild sieht und du musst ein Schild hinhängen, du musst darauf hinweisen, dass ein Bereich videoüberwacht wird, das ist Pflicht, das ist Vorschrift, so dann wird er halt nicht hochgucken, sondern er hat eine Mütze auf und guckt nach unten, damit sein Gesicht nicht erkannt wird. So, und jetzt müsste man dann von unten filmen können, so, aber ich wüsste jetzt nicht, dass es Kameras gibt, die so widerstandsfähig sind, dass die nicht irgendwie gleich unschädlich gemacht werden können. Oder es müsste halt eine sehr kleine Kamera sein, die irgendwie dann in der Nähe dieses Kastens unauffällig montiert werden kann. Im Kasten. Ne, das, so wie im Bankautomaten, solche Dinger. Ja, genau. Das funktioniert da auch nicht. Das ist einfach nur so eine Metallklappe, wo dieses Zählwerk drin ist und so. Das ist auch. Ja, vor allem, wer rechnet denn damit, wenn da wirklich nichts zu holen ist? Ist doch auch albern, oder? Also, ja, Blödsinn. Sehr, sehr, sehr seltsam. Ja, aber wo wir gerade schon bei Automaten sind, wir haben auch noch Automaten zugeschickt bekommen, und zwar vom Andreas. Der hat per Twitter-DM uns einen zugeschickt, hat uns dann erstmal frohe Weihnachten gewünscht und dann einen Automaten mit Köstlichkeiten vom Bauer Peine zukommen lassen. Das ist dann auch wieder so ein ganz üblicher mit Käse, mit Wurst, mit allem Möglichen. In Bad Triburg. In Bad Triburg. Damit das und da hat er vor allem hat. Bitte? Damit das auch mal irgendjemand gesagt hat. Achso, okay. Ja. Und er hat vor allem hervorgehoben, dass es da einen Nieheimer Käse gibt. Das sei ein aromatischer Käse mit Kümmel. Das hat mich dann so ein bisschen an diesen, bin mir jetzt nicht sicher, kann ja was völlig anderes sein, aber gibt es da nicht diesen Harzer, der ist da auch immer mit Kümmel. Aber könnte jetzt natürlich auch was Camembert-mäßiges sein. Also ich weiß es nicht, was Nieheimer Käse ist. Aber Käse ist ja grundsätzlich immer gut. Käse ist super. Wir lieben Käse. Wir wollen mehr Käse, mehr gut. Die meisten Probleme kann man lösen, indem man Käse drauf tut. Indem man Käse überbackt. Genau. So ist das, genau. Ja, Nieheimer Käse ist tatsächlich ein fettarmer, eiweißreicher Sauermilchkäse aus dem Ort Nieheim. Ja, genau. Okay. Der sieht auch tatsächlich so ein bisschen aus wie, der sieht so ein bisschen aus wie Harzer. Obwohl bisschen fester könnte. Also von so das Äußere wirkt so ein bisschen matschig, pampig, aber wenn, da gibt es auch ein angeschnittenes Bild und da ist also so eine parmesanartige Struktur sichtbar. Also ich weiß nicht, das ist Sauermilchkäse, ist nicht so mein Fall, aber wir werden das weiterleiten an den Käsekeller-Podcast. Immer eine Empfehlung, den sollte sich jeder anhören. Ja, und dann hat der Andreas uns auch noch einen Link geschickt über einen Automaten, der PCR-Tests anbietet, und zwar in einer Universität in Kalifornien in San Diego. Da können dann die Studenten auf dem Campusgelände einen PCR-Test ziehen. Was mich allerdings wundert, ich dachte, PCR-Test, das ist etwas ausgeklügelter. Ich habe noch keinen machen müssen, von dem her weiß ich nicht, wie der abläuft, aber ich dachte, es wäre doch eher etwas, was nur Fachpersonal durchführen kann und nicht irgendjemand. Also, so vom Ding her ist der PCR-Test dem Schnelltest dem erstmal nicht ganz unähnlich. Also das ist auch ein Wattestäbchen, das wird dir halt zuerst in den Rachen gesteckt und danach dann nochmal in beide Nasenlöcher. Und allein da würde ich sagen, braucht man schon jemanden, der also zumindest eine weitere Person, die weiß, was sie tut. Weil, also ich selber würde mir nicht zutrauen, die richtige Stelle zu treffen oder weit genug, obwohl eigentlich musst du nur so weit reintun, bis du wirkst, dann hast du eigentlich genug. Okay. Es geht bei mir aber relativ schnell, muss ich sagen. Ja, gut, dann brauchst du doch jemanden, der dir dabei hilft. Also man kann das nicht so genau erkennen, ob das wirklich PCR-Tests sind. Das steht da in dem Tweet von Dr. Tiffany Wayne, der da verlinkt ist. Da gibt's auch einen Infolink, wo das nochmal genau erklärt ist. Weil die Frage ist natürlich nicht nur, wie kannst du deinen, also den PCR-Test selber machen, sondern du musst das ja auch irgendwo hintun, damit es dann untersucht wird. Weil das ist ja nicht, also ne, das ist ja der große Unterschied, dein Schnelltest, den du zu Hause machst, oder den Schnelltest, den du in einem Testzentrum machst, der wird ja vor Ort gleich irgendwie mit dieser Testflüssigkeit und dem Streifen und bliblubla ausgewertet, und dieser PCR-Test, der muss ja irgendwie in ein Labor kommen. Das ist das, was mir jetzt gerade nicht auf den ersten Blick klar wird, wie das funktionieren soll. Nee, ich eben auch nicht. Ich dachte auch, dass da eben der Unterschied ist, dass es anders gemessen wird. Dass der PCR-Test nur mit irgendwelchen Maschinen, da wurden ja Maschinen ganz am Anfang hergestellt. Ich glaube, Bosch hat ja auch solche Dinger hergestellt. Und dass die vielleicht irgendwie anders noch intensiver reinmessen in das, was du da abgibst von dir. Und deswegen dachte ich mir, das muss doch irgendwie in einem Labor passieren, ja. Es gibt da eine Anleitung zu, habe ich mal gerade. So, da wird also dann nochmal genau erklärt, wie man diesen Test anwendet und was man da machen muss. Aber tatsächlich ist das ausschließlich ein Test, der in der Nase stattfindet. Und dann gibt es in der Nähe dieses Ausgabeautomaten eine Art Briefkasten, wo man also die fertige Probe, die verschlossene Probendose, das Röhrchen einwerfen kann, und das ist mutmaßlich dann irgendwo beschriftet, da müsste ich jetzt hier nochmal genau gucken. Genau, da wird also ein Barcode, genau auf dieser Tube, auf diesem Röhrchen ist ein Barcode drauf, den kann man dann scannen, und dann innerhalb von 72 Stunden muss man den eingeworfen haben, damit es dann untersucht wird. Ob das jetzt ein PCR-Test ist oder ein etwas anderes, auch das geht hier wiederum nicht draus hervor. Aber es wird die Idee finde ich gut. So, die Idee finde ich gut, wenn man sagt, der Studienbetrieb beruht darauf, dass sich die Leute regelmäßig testen, und hier gibt es also diese scheinbar kostenlosen Tests für Studenten und Angestellte. Das ist hervorragend. Weil hier ist es, glaube ich, ja genauso in Deutschland. Schule stellt Tests zur Verfügung. Wie es die Unis machen, weiß ich nicht. So, und wenn, ne, also gerade in einem Land wie den USA, wo halt sehr viel auf Eigenverantwortung und selber bezahlen gesetzt wird, finde ich es einfach großartig, wenn du halt an deiner Schule, an deiner Universität das kostenlos zur Verfügung gestellt bekommst, weil letztlich die Studiengebühren sind ja hoch genug, da kann man dann einfach auch, glaube ich, erwarten, dass man den Test da kostenlos dazu bekommt. Wie wäre das bei dir, wenn du nicht im Homeoffice wärst? Würdest du Wir haben tägliche Testpflicht. Und das heißt, du gehst irgendwo hin und gehst testen, oder kannst du das? Nee, es dürfen Selbsttests sein, die werden auch gestellt. Aber wie das ganz genau funktioniert, muss ich sagen, weiß ich nicht. Also wir haben ein Kontingent, wir können uns regelmäßig in der jeweiligen Abteilung, in der wir unseren Arbeitsplatz haben, einen Test abholen, aber ich bin jetzt 4 Wochen krankgeschrieben, habe gerade aktuell 2 Wochen Urlaub, und von daher hat mich diese Regeländerung ein wenig überrascht. Wir haben nun noch Selbsttests hier zu Hause, das heißt, wenn ich das nächste Mal ins Büro fahre, werde ich getestet da ankommen und dann wahrscheinlich irgendeine Menge von Tests bekommen oder mir mitnehmen dürfen. Aber das ist im Augenblick, weil wir halt sagen, Sendesicherheit hat hohe oder höchste Priorität, gibt es also jetzt im Augenblick die Regelung FFP2-Maskenpflicht überall da, wo man nicht alleine ist. Also sprich, wenn man mit mehreren in einem Raum sein muss, um beispielsweise die Kollegen von der Planungsredaktion, die sitzen zu dritt oder zu viert in einem Raum. Wenn ich in Kiel bin, dann bin ich ja meistens in der Nachrichtenredaktion. Da sind wir auch in der Regel zu dritt. Wir sitzen zwar sehr weit auseinander, aber wir haben dann eben auch die Pflicht, FFP2-Maske zu tragen und halt getestet anzukommen. Und dann auch beim Telefonieren oder wie? Oder wenn die an eurem Platz sitzt, auch ja, alles? Ja, auch am Platz, okay. Genau. Und wir müssen immer, wenn wir in eine NDR-Einrichtung rein wollen, dann müssen wir unseren Impfausweis vorzeigen oder eben einen tagesaktuellen Test. Moment mal, das ist doch Quatsch. Was? Das ergibt doch gar keinen Sinn, fällt mir gerade ein. Hä, was? Wenn ich meinen Impfausweis oder einen Test vorzeigen muss, warum? Ach, ich habe diese Regel nicht verstanden. Ich bin da zu lange wärst du nicht da. Der Erste. Ich muss noch mal nachlesen. Nein, also Fakt ist, und das weiß ich halt ganz genau, wenn ich rein will, muss ich meinen Impfausweis beim Pförtner vorzeigen und der möchte auch den Hausausweis kontrollieren. Und ich kann mir in der Verwaltung einen Aufkleber für den Hausausweis holen, auf dem nachgewiesen ist, dass jemand meinen Impfstatus überprüft hat. Und wenn ich das nicht möchte, dann kann ich mich tagesaktuell testen lassen. Und es gibt, glaube ich, vielleicht ist es auch einfach auf freiwilliger Basis, dass man dann sagt, zusätzlich zu dem Impfnachweis testet man sich nochmal. Ich weiß es gerade nicht. Ich müsste mir dann nochmal 5 bis 7 E-Mails raussuchen. Verflucht, jetzt habe ich das so überzeugt erzählt. Aber ich finde das so menschlich, weil so geht es uns ja allen. Also es ist ja eine Katastrophe. Nee, das Ding ist halt einfach, ich bin halt im Augenblick einfach seit 1. Dezember bin ich zu Hause. Und irgendwo zwischen dem 1. Dezember und heute gab es halt eine Flut von Mails, wo es hieß, Schleswig-Holstein wird gerade von Omikron überrannt und wir haben so hohe Inzidenzwerte, wie wir sie noch nie in der ganzen Pandemie hatten. Wir müssen jetzt echt aufpassen, dass wir den Sendebetrieb sicherstellen, und das geht eben nur mit den und den und den und den Maßnahmen. Ich habe diese Mails auch gelesen, aber ich lag halt auch streckenweise betäubt von Schmerzmitteln auf dem Sofa. Ach komm, naja, du leg dich jetzt so. Nicht raus. Nein, ich habe das halt einfach, ich habe so wahrgenommen, aha, neue Regeln, okay. Ja, lese ich mir durch, wenn ich das nächste Mal hinfahre. Genau, das ist es nämlich. So geht es mir nämlich auch. Ich nehme jetzt nicht mehr alles auf, weil sich das sowieso alle 3 bis 4 Tage ändert, sondern wenn ich dann irgendwas vor mir stehend habe, dass ich irgendwas machen muss zum Friseur oder in der Arbeit oder sonst was, dann rufe ich da vorher an oder kläre dann in dem Moment erstmal, was sagt ist, aber nicht schon Wochen vorher. Das ändert sich sowieso ständig. Also bei uns ist es, glaube ich, so, dass wir aus Solidarität, wenn das immer noch aktuell ist, werden auch die Geboosterten aufgefordert, sich testen zu lassen. Und die Ungeimpften, die müssen sowieso jeden Tag testen. Und ja, das war es auch schon, was ich noch weiß. Mehr weiß ich auch nicht. Und ich müsste dann wirklich anrufen, falls ich jetzt wirklich in die Firma sollte, dann würde ich meinen Chef noch mal fragen, was abgefragt wird, und dann würde ich das tun. So, ich habe jetzt nochmal parallel nachgelesen. Also, ich wollte dir ja bloß Zeit geben, damit du dich doch mal informieren Dankeschön. Kannst. Also der Gedanke ist, dass wir einmal beim Eintreten ins Gebäude unseren Impfstatus nachweisen oder halt einen offiziellen Schnelltest vorlegen. Und dass wir darüber hinaus, immer wenn wir davon ausgehen, dass jeder, der dazu in der Lage ist, seine Arbeit von zu Hause zu erledigen, dass er das auch von zu Hause machen soll. Dass man also nicht einfach, um Internet- oder Telefonrecherche zu machen, ins Funkhaus fährt. Und wenn man eben doch hin muss, weil man irgendwie in eine Schicht eingeteilt ist oder sowas, dass man dann vorher, bevor man seine Arbeit aufnimmt, einen Schnelltest bei sich selber macht, zu Hause, um dann sagen zu können, okay, ich fahre jetzt nicht zur Arbeit, sondern ich sage Bescheid, dass ich einen positiven Test habe, und kläre das dann mit dem PCR-Test ab. Ja. Das ist der Gedanke. Okay. Aber das ist jetzt eine Regel vom NDR, das ist jetzt noch nicht landesweit Pflicht, sondern... Nee, genau, das ist bei uns. Aha, sehr schön, okay. Ja. Das war aufregend jetzt. Gott, Gott. Und jetzt sind wir ganz abgeschweift. Das war völlig von der Automaten weg. Jetzt kannst du wieder ein Kapitel marken und noch mehr Automaten. Ein Traum. Genau so werde ich es machen. Denn der Westkirchen-Andi hat uns einen Tweet retweetet, in dem ein Display-Folienautomat gezeigt wurde. Wir haben zwar weder einen Standort dazu, noch können wir das Foto verwenden, aber es ist trotzdem eine tolle Sache. Ja, musst du dir mal vorstellen, wie oft passiert das, dass das Handy mal aus der Hand rutscht und deine Gorilla-Dingsfolie da kaputt ist. Gorilla-Glas. Nee, darf ja nicht kaputt sein. Genau. Also ich kann für mich sagen, mir ist bisher in der gesamten Zeit, in der ich Handys besitze, und mein erstes Handy habe ich bekommen 1900, 98, 99, sowas um diese, um den Dreh herum, ist mir ein Display kaputt gegangen. Stimmt, bei mir auch. Und das auch nur, weil ich so Pech hatte, dass also mein Handy auf dem Tisch lag und ich mein Frühstücksbrettchen hochgehoben habe mit einer Hand. Mhm. Sehr dumm. Und dann ist mir das Messer, mit dem ich mir eben noch mein Brot geschmiert habe, runtergefallen und genau aufs Display. Ach, und das war natürlich dann im Arsch. Aber okay. Danach, ich habe bei allen Handys, die ich bisher hatte, noch nie das Problem gehabt, dass mir ein Display kaputt gegangen ist. Schon gar nicht bei den Smartphones. Und ich nehme mir mit jedem Smartphone, das ich kaufe, vor, aber diesmal mache ich wirklich Displayfolie drauf. Ach so, nee, bei mir genau umgekehrt. Bei mir sind zwei Displayfolien kaputt gegangen. Ach, verrückt. Ja, aber nicht das Display selber. Also bei mir hat es schon zweimal genutzt und war sinnvoll. Also von dem her. Und da musst du ja immer aufpassen, bis dann neue Displayfolie bestellt ist und geliefert wurde. Also ich finde das praktisch, wenn da solche Automaten irgendwo am Bahnhof oder so stehen würden oder vorm Mediamarkt oder was weiß ich, welche Läden noch. Ja. Ich finde das richtig gut. Also ist natürlich auch schwierig, die verschiedenen Größen da genau zu treffen, oder? Ja, da gibt es ja inzwischen auch Automaten, wo du dein Handy reinlegst und die schneiden anhand dessen, was sie von dem Handy erkennen, also von der Form, von den Abmessungen her, die Folie genau passend zu. Das Problem, was ich hätte, ist, ich wüsste gar nicht, wie ich die Folie da drauf kriege. Also ich würde halt sowieso dann mit der Folie und dem Handy in der Hand in einen Laden gehen und sagen, können Sie das mal bitte aufmachen? Hey, das machst du nicht selber? Ich habe noch nie eine Displayfolie aufgebracht. Ach so, hast du ja gerade erzählt, immer vor. Stimmt. Ja. Doch, das ist ja ganz einfach. Da gibt es eine Schablone, die legst du drauf aufs Handy und dann lässt du die Folie in diese Schablone fallen und dann passt das schon mal von der Formate, also genau, drauf und dann brauchst du es ja nur noch festreiben. Von innen, außen nach innen, von einer Seite zur anderen. Ja, wahrscheinlich ist das. Aber keine Ahnung. Okay, also du kaufst keine Displayfolien. Ah ja. Wie gesagt, ich nehme es mir immer vor mit jedem Handy, was ich kaufe. Dieses hier habe ich jetzt seit mindestens 3 Jahren, wahrscheinlich eher 4. Ne, es geht aufs vierte zu. Lopf mal auf Holz bitte jetzt. Gut. Erledigt. Okay. Also ja. Gesche hat das jetzt machen lassen mit ihrem Smartphone. Sie ist ganz zufrieden. Ich finde, das fühlt sich aber auch komisch an. Wieso? Mit so einer Displayfolie drauf. Das hat irgendwie eine andere Haptik. Okay. Träger. Nee. Irgendwie. Echt? Ja, ja, dann ist es vielleicht nicht das Passende oder zu dick oder. Das war ja aus dem Fachgeschäft. Also die hat das Telefon in einem Handyladen gekauft und die haben ihr gleich angeboten, wenn sie wollen, machen wir direkt eine passende Folie drauf. Und sie gesagt, ja, geile Idee. Mhm. Und die werden ja wohl, dass sie die richtige Folie ausgesucht haben. Naja, aber es gibt ja auch da dickere und dünnere und bessere und schlechtere und. Nein, sie hat eine super Gorilla. Plus ja, ja, eben, Dings, deswegen wahrscheinlich. Bla, bla, bla. Das, ja. Also mein Herz allerliebster, der hat eine Smartwatch und da hat er schon öfters auswechseln müssen, weil mir da, wenn er ist Handwerker, wenn er da mit dem Arm irgendwo hängen bleibt in der Maschine, dann ist klar, wie schnell da mal das Display angekratzt ist. Und da hat er jetzt schon öfters die Folie wechseln müssen, weil die ja eben einen Sprung hatte. Hm. Aber er hat bei seiner Smartwatch jetzt auch keine Probleme von der Bedienung her. Da würde ich es noch am ehesten annehmen, dass das, weil es ja auch kleiner ist und schwieriger zu bedienen und man da noch feinfühliger mit Fingerspitze sein muss. Aber da hatte er jetzt keine Probleme mit. Also. Tja. Ja, dann, wie gesagt, toi, toi, toi, dass da nichts weiter passiert. Ja, also bisher ist es ja auch immer gut gegangen. Das Handy ist in einer Schutzhülle insgesamt drin. Also das hat auch so ein... Die hat auch so einen Magnetverschluss, also das müsste schon, ich will nicht sagen, es müsste mit dem Teufel zugehen, nein, auf gar keinen Fall. Also ich sag mal, wenn ich jetzt das Handy oder die Hülle aufgeklappt habe, um auf dem Handy was zu tun und jemand käme vorbei und würde mir das Handy aus der Hand schlagen und dann gäbe es eine Chance, glaube ich, wenn es dann unglücklich irgendwo hinfiele. Aber bisher ist das halt noch nicht passiert. Ja, ist ja schön, dann gehst du ja vorsichtig mit deinem Eigentum um. Aber es wäre ja natürlich auch schon in einem Alter, wo man auch mal wieder Neues gebrauchen könnte, oder? Das ist eben das, wo ich sage so, ach, echt? Also nach 3 Jahren schon, also ich meine das Ding, wenn ich es jetzt, also weißt du, ich habe es halt über diesen klassischen, früher wurden Handys ja subventioniert von den Betreibern, heute zahlst du halt dann mehr für deinen Vertrag und musst dann rechtzeitig, das ist auch geil, ne? Ich habe jetzt dann irgendwann nach 1,5 Jahren habe ich meinen Vertrag so weit modifiziert, dass ich dann mit Ablauf der Mindestvertragszeit nicht noch mehr Raten für mein Telefon bezahle. Das ist mir nämlich im vorigen Vertrag passiert. dass ich also, keine Ahnung, ich habe dann also Summe X bezahlt für den Vertrag und dann nochmal 10 Euro drauf für das Premium-Smartphone, was ich dazu haben wollte. Und das habe ich halt irgendwie, weiß ich nicht, auch 4 Jahre fast gehabt und habe halt immer schön diesen Zuschlag bezahlt. Und im Endeffekt habe ich dann darüber mehr für das Telefon ausgegeben, als es wert gewesen wäre. Okay. Und jetzt habe ich halt, also ich glaube, dieses Telefon, was ich habe, das würde neu kosten, irgendwie 700, 800 Euro, keine Ahnung. Das schmeiße ich doch nicht nach 3 Jahren weg. Also vier dann, wenn der Vertrag zu Ende ist. Aber also natürlich, dieses Telefon ist dann auch aus der Update-Schleife schon raus. Samsung schickt mir keine größeren Betriebssystem-Updates mehr, sondern nur noch die Sicherheitspatches. Das hört auch irgendwann auf und dann wird es halt Zeit, das wirklich auszusondern. Aber im Augenblick, es funktioniert fast wie am ersten Tag. Die Akkulaufzeit ist noch ähnlich gut. Da achte ich eben auch sehr drauf, pfleglich mit dem Akku umzugehen. Und von daher. Wie machst du das? Na, ich versuche halt nach meinen Möglichkeiten irgendwie die Akkuladung immer so zwischen 80% und 20% zu halten. Okay. Also du lädst nie ganz voll auf? Nie, also versuche ich. Das klappt nicht immer, wenn es immer Nacht an ist. Dann ist das halt so. Aber ich lasse es nie ganz leer laufen. Ne? Und ja, das ist immer so der Plan. Und das scheint bisher ganz gut funktioniert zu haben. Okay. Ich gucke gerade, ich glaube im Oktober 2017 hast du das Handy gekauft. Oh, vielen Dank. Bitteschön. Ja, siehst du, das wären jetzt 5 Jahre dieses Jahr. Ja, also doch eins fällig. Bitte sehr, naja, mal gucken. Ich wüsste ehrlich gesagt gerade nicht, was ich kaufen soll. Also normalerweise tendiere ich gegen Xiaomi, aber ich wüsste jetzt auch gar nicht, ob du einfach in den Laden gehen kannst und eins kaufen kannst. Klar. Auch das wird ja ständig in den Medien verbreitet, dass man keine Material kriegt, dass man wegen der Chip-Krise, weißt du? Meinst du? Ja, ja. Wegen Chips und Handylieferungen schlecht und was weiß ich, alles schlecht. Na gut, aber also die meisten Läden hier, was weiß ich, die großen Elektronik-Heinis, die haben ja die Regale voll mit den Dingern. Also wenn du jetzt halt natürlich irgendwie das neueste Top-Gerät haben willst, dann könnte es, glaube ich, schwierig werden. Aber das, was vorrätig ist, das kriegst du bestimmt. Ja, könnte man vielleicht nicht entscheiden, was genau man gerade haben will. Ich habe heute erst ein YouTube-Video von jemandem gesehen, die wollen sich ein neues Wohnmobil kaufen. Lieferzeit 1 Jahr. Ja. Ja, und auch das hängt tatsächlich mit der Chip-Krise zusammen, ne? Bei den, also die erstreckt sich halt echt über alles gerade. Also Autos werden haben Lieferschwierigkeiten und ja sogar auch bei Druckerpatronen ist das ein Thema. Hast du das mitbekommen? Nee. Und zwar, die großen Hersteller, die haben in ihren Druckerpatronen kleine Chips drin, damit sich sozusagen die Patrone dem Drucker gegenüber als Original ausweisen kann. Ja, genau. So, und Canon hat jetzt so ein großes Problem damit, diese Chips zu bekommen, dass sie einfach jetzt umgestellt haben und die Produktion jetzt einfach ohne diese Chips läuft. Das heißt also, der Drucker gibt dann immer eine Warnmeldung aus und sagt, das ist aber kein Originalprodukt, was sie hier verwenden, obwohl du es bei Canon gekauft hast, weil der Drucker keine andere Möglichkeit hat, das zu überprüfen, als über diesen Chip. So, und das ist natürlich, also abgesehen davon, dass das ja riesengroßer Quatsch ist, diese Druckerpatronen original, das ist ja, ne, Tinte ist Tinte. Und wenn die Patrone die Abmessung hat, die der Drucker braucht, dann ist die super. Aber die Hersteller wollen natürlich ihre teureren Originalprodukte haben. Schon klar, ja. Naja, das ist also eine Konsequenz daraus und das wird uns auch noch eine Weile erhalten bleiben. Erstmal also einfach deswegen, weil halt die wohlhabenden Staaten der Welt so den ganzen Impfstoff erstmal für sich haben wollen. Und die Staaten, in denen das Rohmaterial für diese Chips abgebaut wird oder auch die, in denen die Chips produziert werden, die kriegen halt nichts ab, beziehungsweise der chinesische Impfstoff, habe ich jetzt gelesen, sollen angeblich nicht so gut gegen Omikron helfen. Das heißt, die werden länger ein Problem damit haben als wir. Und entsprechend ist dann halt, ja, sind die Lieferketten halt einfach da schon am Anfang schwierig und ich weiß nicht, ob es immer noch Auswirkungen der Wirtschaftskrise gibt, dass immer noch die Schiffe noch nicht so voll beladen werden können. Das hatten wir auch eine Zeit, dass Schiffe einfach unbeladen irgendwo auf Rede gelegen haben, auf offener See, weil es einfach keine Aufträge mehr gab. Ja, hast du in irgendeiner Form das schon miterleben müssen? Hast du schon irgendwas gehabt, wo es geheißen hat, nee, geht nicht, kommt nicht? Nö. Nö, nicht heute, ne? Nö, ich habe jetzt gerade nichts akut gekauft, wo ich jetzt auf irgendwas konkret angewiesen wäre. Also ich habe immer mal so ein Auge, weil mein PC, den ich hier im Einsatz habe, kommt langsam in ein Alter, wo es besser wäre, den mal auszutauschen, weil der auch jetzt, also der ist langsam so schlapp auf der Brust, dass der mit manchen ganz normalen Anwendungen schon überfordert ist. Und den würde ich jetzt grundsätzlich irgendwann mal upgraden wollen auf was Neues. Aber da ist es mir auch, also da lege ich jetzt halt auch nicht Wert auf irgendeinen besonderen Chipsatz, sondern da bin ich dann so ignorant, dass ich halt einfach das nehme, was verfügbar ist. Und das muss auch nicht das allerneueste Modell sein, sondern es darf halt auch das von vorletztem Jahr sein. Der muss bei mir nicht viel können. Der muss nur halt genauso lange halten wie der, den ich jetzt hier habe. Okay. So, natürlich wäre es gut, wenn der ein bisschen was könnte. Also was weiß ich, wenn ich jetzt hier, hab irgendwann mal so ein bisschen versucht, einen Fernsehbeitrag hier zu Hause zu schneiden. Das war ein reines Desaster, weil der halt einfach, weil der hat keine richtige Grafikkarte, der hat nur den Onboard-Grafikchip. Das heißt, der hat da nicht so viel Power dahinter und dann ist der auch einfach von der Rechenleistung langsam. Das hat halt ewig gedauert. Und im Endeffekt war es einfacher, das Rohmaterial zum NDR zu schicken und zu sagen, hier, ruf mich mal an, ich sag dir, wie die Bilder zusammengehören. Und dann war es halt in 20 Minuten erledigt. Und ich kriegte dann einen fertig geschnittenen Film zurück, wo also die Kollegin gesagt hat, das ist dir so vorgestellt. Ich sagte, ja, so machen wir es. Und das war dann das, was gesendet wurde. Hast du einen Laptop oder einen Desktop-PC? Beides. Und Ah, auf dem okay. Laptop könnte ich das wahrscheinlich sogar eher hinkriegen, aber ich finde das also solche Figelinschen Arbeiten mache ich lieber am Desktop-PC, weil ich da einfach einen größeren Monitor habe. Da sehe ich das besser, was ich mache, wo ich einen Schnitt setze und so. Ja, so geht's mir auch. Also das ist dann besser. Ja, dann bin ich mal gespannt, wie das noch so weitergeht mit Ja, dem. werden wir ja sehen. Also bis jetzt habe ich noch nichts gespürt, dass ich irgendwas vermisst hätte oder so. Gut, wir haben unsere Pergola, aber die ist inzwischen auch schon da. Die ist 4 Monate zu spät gekommen. Aber die ist schon Da auch Chips eingelagert. drin? Nee, aber ich weiß es nicht. Lieferschwierigkeiten, vielleicht auch der Weg von, keine Ahnung, Italien oder Spanien oder wo sie hergestellt wird bis hierher. Oder keine Ahnung, wo die hergestellt wird, dass das unterbrochen ist. Oder was haben wir noch? Unsere Platten, unsere Terrassenplatten, die sind aus Italien. Keine Ahnung, warum die nicht gekommen sind, aber da hieß es auch, sie hätten Lieferschwierigkeiten. Weshalb, warum, keine Ahnung, aber die sind auch ein halbes Jahr zu spät bis jetzt. Aber da ist auch noch nicht angekündigt worden, dass sie unterwegs wären oder dass wir sie auch sicher im April kriegen. Ja. Aber woran das liegt, kann ich nicht sagen. Nee. Naja, gut. Gut, gut. Dann hätten wir noch Kommentare. Oh, tatsächlich. Tatsächlich, und zwar sehr, sehr fleißige Schreiber haben wir dieses Mal gehabt. Screenshots sind immer so klein. Kein Mensch lesen. Steuerung, Ja, Mausscrollen, Steuerung, größer machen. Mausrad. Oder ich rufe einfach die Seite auf, Das kannst du natürlich auch machen. das-nord-süd-gefälle.de und klicke Loggst dich einfach auf ein? die letzte Episode, die neueste. Und da sehe ich, dass Andreas schrieb: Wie eigentlich immer hörte ich euren Podcast beim Indoor-Schrittieren, damit die Zeit kurzweilig wie im Flug verging. Dabei habe ich mich gern an vergangene Zeiten erinnert. Denn ich nannte bislang einige Hecktriebler mein eigen und bin begeisterter Hecktriebfahrer. Da ging es also um die Frage, wie euer Leihwagen sich da verhalten hat im Winter. Und Andreas schreibt, die einen sagen, Hecktriebler stellen an FahrerInnen höhere Ansprüche und ja, heckangetriebene Fahrzeuge neigen bei mangelndem Grip gern zum Übersteuern. Gerade das macht jedoch den Fahrspaß aus, will sagen, man kommt bei Nässe oder Glätte mit wenig Lenken und einem kleinen Gasschub gut um die Kurve, weil das Heck ausbricht. Mit etwas Übung fängt man es in der Regel aber auch wieder ein. Das klappt auch bei trockenem Untergrund, sofern der Motor ausreichend Leistung und oder man eine Differentialsperre an der Hinterachse hat. Blöd ist im Winter, wenn der Motor vorn und der Antrieb hinten ist, denn wenn die Hinterachse nicht ausreichend Last hat, drehen die Räder gern durch. Dem kann man aber mit einer gewissen Winterlast entgegensteuern. Bei meinen Opeln fuhr ich im Winter ca. 80 Kilo im Kofferraum spazieren. Als Vorteil im Winter empfand ich, dass auf die Vorderachse weder Antriebs- noch Bremskräfte wirkten, wenn man gerade nicht mitbremste. So konnte man bergab das Auto quasi bei voller Lenkfähigkeit an der Hinterachse hängen lassen. Fronttriebler neigten dazu, beim Gas wegnehmen per Motorbremswirkung die Vorderräder abzubremsen und gegebenenfalls so die Haftung und die Steuerungsfähigkeit zu verlieren. Die heutigen Assistenzsysteme verhindern glücklicherweise viele Probleme, die die Autos früher machten. Ich behaupte darum gern, dass die jüngeren AutofahrerInnen noch nie wirklich fahren gelernt haben, denn mit einem Ascona B wären die meisten jüngeren FahrerInnen mutmaßlich im Winter überfordert. Warum man heutzutage Elektroautos als reine Hecktriebler baut, ist mir daher etwas unverständlich. Ich kann mir nur vorstellen, dass man so die Elektromotoren ohne Gelenkwellen an die Räder flanschen kann. Beim Fronttrieb geht das vermutlich wegen des Lenkeinschlags nichts. Oder die Motoren sitzen direkt am Rad, aber dann müsste man diese Masse beim Lenken mitbewegen. Das ist jedoch reine Mutmaßung meinerseits, weil ich mich mit der Technik noch nicht auseinandergesetzt habe. In Sachen Diebstahl von Bauwerkzeug ist hier in der Gegend seinerzeit ein Dieb aufgeflogen, weil die unter anderem gestohlenen Verlängerungskabel alle paar Meter mit einem Firmenschriftzug der Baufirma beschriftet waren, leugnen zwecklos. Und dann noch ein Gedanke zum Thema Kochsalzimpfung. Wenn jemand zum Arzt geht, weil er ein gefaktes Impfzertifikat möchte, warum bitte soll er sich dann überhaupt was spritzen lassen? Damit es die Arzthelferin nicht merkt oder keine leeren Spritzen bereitliegen. Das hätte man in Zweifelsfall doch auch mit einem reinen Nadelpieks machen können, um die Einstichstelle zu simulieren. Wenn man sich hingegen aber tatsächlich von einem Arzt angebliches Kochsalz spritzen lässt, wird es ohne Zeugen mutmaßlich schwer, den Beweis anzutreten, dass man dem Arzt sagte, es solle Kochsalz sein und nicht der Impfstoff. In diesem Sinne, danke für die Kurzwahl, schöne Feiertage, einen guten Rutsch. Letzteres bitte nicht zu wörtlich nehmen, achtet auf eure Gesundheit. Viele Grüße, Andreas. Das ist ein interessanter Ansatz. Stimmt, warum muss man denn überhaupt eine Flüssigkeit in den Arm spritzen, wenn es eigentlich nur um den keine Ahnung. Nachweis gibt. Interessant. Keine Ahnung. Ich möchte aber hier an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, dass guter Rutsch nichts mit Rutschen zu tun hat. Das kommt aus dem Hebräischen und bedeutet guten Anfang. So. Okay. Also ich weiß nicht, wie das hebräische Wort dazu ist, aber es klingt für deutsche Ohren so wie Rutsch. Nicht. Und entsprechend hat sich das dann so verselbstständigt. Ja, ja. Ich bin sowieso erstaunt, wie viele Sprüche wir aus dem Hebräischen übernommen haben, wo mir immer wieder mal, wenn man so, ja, es kommt einem über die Lippen und plötzlich denkt man sich, ah, wo kommt das eigentlich her? Ist wieder aus dem Hebräischen. Tohu wa bohu zum Beispiel. Ja, sowas, ja. Genau, richtig. Das ist 1a Althebräisch. Ja, ja. Ja, und dann hat die Mini Lancelot AK Silke geschrieben, hallo ihr zwei, ja, der Paketshop kann prinzipiell Hausrecht ausüben. Am Ende seid ihr auf den heutigen Stand zurückgekommen. Und da gilt prinzipiell in Paketshops nicht 2G, sondern gar nichts. Paketshops sind nämlich täglich ja Bedarf oder auch, wie man so schön sagt, systemrelevant. Das heißt, wie bei Lebensmittelbedarf auch, darf jeder dort rein und raus, ohne irgendein G vorzuweisen. Ah, dann hatten wir ja einen völlig falschen Gedankengang dazu. Und zur IKEA-Geschichte habe ich auch noch eine andere aus Schottland. Dort sind in einem Pub über 60 Menschen 3 Tage lang festgesessen wegen einem Schneesturm. Ist bestimmt auch ganz nett gewesen. Och ja, das ist bestimmt ganz lustig. Naja, auch da gilt, wenn da einer schnarcht. Ja, ne? Stimmt, das war ja dein größtes Problem. Aber ich glaube, wenn du genug getrunken hast von dem Ale, dann Dann du das auch nicht mehr. Dann schnarchst du los. Hast du 3 Tage nicht geduscht, dann stinkt auch noch einer, um Himmels Willen. Ich sehe, ja, keine Ahnung. Dann noch von Andi. Hallo ihr beiden zum Thema Körperverletzung bei Impfungen. Jede Spritze erfüllt den Tatbestand der Körperverletzung. Der Arzt bleibt jedoch durch die Einwilligung der Patienten straffrei. Man wird ja beim Impfen oder jeglichem anderen Grund, ein Loch in den Körper zu bekommen, vom ärztlichen Personal über die Risiken aufgeklärt. Und wenn man nicht direkt widerspricht, gilt das als Einwilligung. Bei bewusstlosen Patientinnen geht man von der mutmaßlichen Einwilligung aus. Klar darf man dann nicht menschliches Nadelkissen spielen und schauen, wie viele Zugänge man so reinbekommt. Und das Ganze gilt auch nur für ärztliche und im Umgang damit geschultes Personal sowie für Heilpraktiker. Ich durfte schon mehrmals Fortbildungen zum Thema Recht im Rettungsdienst besuchen, in Klammern freiwillig. Da wird das Thema Körperverletzung auch immer und immer wieder durchgekaut. Finde ich ja interessant. Gerade dieser Stich, dieser kleine Stich, dass der schon Körperverletzung ist. Ich würde es ja verstehen, wenn das, was du in den Körper reinspritzt, die Körperverletzung ist. Aber allein schon der Stich finde ich ja Ja, das ist ja das, womit die ganzen Querdullis gegen eine Impfpflicht argumentieren. Also einerseits, dass das eben ein Gift ist, das uns allen injiziert wird, um die Menschheit zu reduzieren, bla bla bla. Aber andererseits, dass sie eben auch pochen auf ihr Recht auf körperliche Unversehrtheit. Und tatsächlich im Rahmen meiner, also der OP-Nachsorge, die ich hatte, da musste nochmal die OP-Wunde geöffnet werden, weil sich da was entzündet hatte. Und auch da fragte der Arzt vorher nochmal ausdrücklich, sind Sie einverstanden? Okay. Im Beisein eines Zeugen? Dreier Zeugen. Oh, okay. Also außer mir waren noch drei andere Leute im Raum. Okay. Ja gut, ich weiß, dass man vor OPs immer alles unterschreiben muss und so, damit die dann auch und die ganzen Risiken absegnen muss und dass ich weiß, dass das und das und das passieren kann. Aber allein schon, ja, okay. Tja. Ja, und dann hatte Dirk geschrieben, Servus Dotti, moin Jörn. Nach den Erzählungen von Dotti bezüglich Winterfahrt des ID3 war ich zunächst geschockt, da wir uns einen ID3 bestellt haben, der hoffentlich bald kommt. Dann habe ich mir kurz zwei Videos angeschaut. In dem einen fährt jemand bei 10 cm Neuschnee in einem Wohngebiet einen kurvigen Berg hinauf, inklusive Stopp und wieder anfahren. Er ist völlig begeistert. Zitat, das fährt ja wie ein Allrad. In einem anderen Video versucht jemand, den ID3 zum Driften zu bringen, was aber vom Fahrzeug sofort unterbinden wird. Zitat, eigentlich geht das auch nicht viel schlechter als mit Vorderradantrieb. Daher bin ich beruhigt und freue mich auf unseren Wagen. Da ihr ansonsten ja begeistert gewesen seid, solltet ihr gegebenenfalls nochmal mit der Werkstatt sprechen. Da schien ein Assistent nicht vernünftig zu arbeiten. Gegebenenfalls wagt ihr nochmal eine Schneefahrt. Ja. Ich denke mal, dass wir auch viele Sachen nicht ausgeschaltet haben, die man vielleicht ausschalten kann in solchen Situationen. Gehe ich jetzt jedenfalls mal stark davon aus, dass mein Herzallerliebster das nicht gemacht hat. Grundsätzlich aber ist das ja immer noch das Problem mit dem Heckantrieb. Also ich bin mir nicht so sicher, ob man das jetzt einfach so abstellen kann, dieses Problem, und würde dann eher zum ID4 tendieren. Aber ich weiß ja nicht, wo Dirk wohnt. Wenn er nicht unbedingt gerade im, keine Ahnung, in der Eifel, im Harz oder im Allgäu wohnt, denke ich mal, hat er sowieso nicht allzu viel Probleme damit, oder? Weiß ich nicht. Naja, also ich weiß es zufällig, wo er wohnt, und das ist da jetzt auch nicht ganz unhügelig. Okay. Aber also, nee, so würde ich ja nicht argumentieren. Und schneien kann es überall. Und natürlich, klar. Ja, logisch. Also die Schneehöhe ist ja irrelevant. So, ne? Also reicht ja, dass die Straße mit Schnee bedeckt ist. Wie hoch der Schnee rechts und links liegt, das spielt ja erstmal fürs Fahrverhalten keine Rolle. Und ob da jetzt eine Schneewehe ist oder nicht, das ist bis zu einem gewissen Grad ja auch unerheblich, weil ob das Auto jetzt Heck-, Front- oder Allradantrieb hat, stecken bleibst du irgendwann so oder so. Naja, aber die Kombination zwischen Schnee und Berg war halt vermutlich das Problem. Und dann wahrscheinlich auch noch diese ganzen Zusatzsysteme, die mein Herzallerliebster vermutlich nicht ausgeschaltet hat. Da hätte er sich vielleicht auch das eine oder andere leichter machen können. Also ich bin ja auch mit dem gefahren, allerdings bei relativ guten Verhältnissen. Und ich habe dann auch schon festgestellt, dass wir völlig unterschiedliche Fahrweisen haben. Ich bin ja auch jemanden, der lässt schön locker schon 200 Meter vor der Ampel das Auto ausrollen. Und das ist er eben nicht. Er fährt bis kurz vor der Kreuzung und bremst dann erst runter. Und ich hatte eben auch dieses Gefühl von diesem Reduzieren, weißt du, dass die Energie wieder zurückfließt in den Akku. Rekuperation. Genau, richtig. Das kam mir voll entgegen meiner Fahrweise, weil ich das so schon in mir drin habe, dass ich dementsprechend fahre. Und da war er jetzt auch nicht so damit begeistert. Ja, das ist ja das, was ich aber auch bei der Aufnahme da schon gesagt habe. Ne? Das ist eben, man muss mit einem Elektroauto anders fahren als mit einem Benziner. Und mutmaßlich gibt es dann da auch noch, das war ja mein Verdacht, dass da irgendein Assistenzsystem wahrscheinlich entweder falsch eingestellt oder falsch benutzt war oder, so wie Dirk es vermutet, das geht ja auch, dass da irgendein Defekt vorlag. Ne, keine Ahnung. Wir haben jetzt hier neulich, als wir mal, da hatten wir hier Eisregen, und das war eigentlich so von den Straßen her schon wieder soweit erledigt, aber wir hatten halt noch so einen Rest von gefrorenem Wasser an der Stoßstange und natürlich hat unser Abstandssensor komplett durchgedreht. So, und vielleicht gibt es in diesem ID3 irgendein System, was einen ähnlichen Sensor hat und der war vielleicht zugesetzt mit Schnee oder weiß ja, der Geier ja, was. Ja, das könnte durchaus sein. Oder wirklich so sensibel reagiert, dass man damit einfach umgehen lernen muss. Bei mir ist ja, ich weiß nicht, ob ich es letztes Mal erzählt habe, bei mir ist ja auch so, wenn vor mir jemand bremst, dann fängt mein Auto an zu piepsen. Und ich fahre ja, wie gesagt, ich lasse mal ranrollen und alles. Und ich sehe vor mir, da ist ein Auto und das biegt ab. Ich gehe runter vom Gas und lasse ihn hinrollen. Und trotzdem hat das Ding angefangen zu fiepsen, weil er eben diese hellen Rücklichten leuchten gesehen hat von dem Auto. Und aber in dem Moment weiß er ja nicht, dass das Auto schon so gut wie weg ist von der Straße. Es war ja wirklich noch eine Sekunde, wo ich wusste, der ist ja gleich weg, da kann ja gar nichts. Und das Auto sieht das ja nicht, dass der wirklich gleich weg ist, sondern der sieht bloß Lichter und fängt an zu piepsen und Radau zu machen. Und ist halt sehr sensibel. Kann ich über. Wir haben vor, ich weiß gar nicht, also vor Pandemiebeginn im Studio neue Dienstwagen bekommen und die eben auch Abstands- und Kollisionswarner haben. Und so prima Autos, alles klar, kam ich relativ gut mit zurecht, auch so mit Tempomat und Spurhalteassistent, blablabla. Fand ich alles ganz spannend. Und ich wusste aber, da ist irgendwie noch so ein Kollisionswarner verbaut, habe mir da aber keine richtigen Gedanken drum gemacht. Und dann bin ich irgendwo in einem kleinen Dorf unterwegs gewesen, auf dem Weg zu einem Termin und war so, ich sag mal, 100 Meter von der Kreuzung entfernt, wo ich links abbiegen wollte. Und habe also entsprechend mit einigem Abstand, wie ich das immer mache, schon mal den Blinker gesetzt, weil ich gleich abbiegen wollte. Und in dem Moment, wo ich den Blinker setzte, war auf der Gegenspur ein Auto, keine Ahnung, irgendwo zwischen 10 und 20 Meter von mir entfernt. Und ich hatte natürlich überhaupt keinen Ansatz gemacht, irgendwie eine Lenkbewegung einzuleiten, sondern ich habe nur den Blinker gesetzt. Das Auto dachte, ach du Scheiße, der biegt hier in den Gegenverkehr ab, das muss ich verhindern. Und hat ein Radau gemacht und geblinkt. Und ich hab mich so erschrocken, dass ich die Karre erstmal mitten auf der Straße abgewürgt habe, weil ich dachte, oh Gott, was ist denn jetzt passiert? Und da stand dann halt irgendwie so im Display irgendwo in der Mitte Kollisionswarnung. Und ich dachte so, du dummes Gerät. Ja, was soll denn sowas? Ja. Das ist mir seitdem noch mehrmals passiert, dass ich einfach dadurch, dass ich zu früh in Anführungszeichen den Blinker gesetzt habe und das Auto dachte, im Moment, hier ist doch jemand, wie kannst du den jetzt abbiegen wollen, dass das nicht funktioniert hat. Und das ist aber ja, also, und da denke ich halt, okay, da möchte ich dieses Ding abschalten, weil es ja Quatsch ist. Ja. Also das ist dann sinnvoll, ne, wenn ich aus irgendeinem Grund hab den Spurhalteassistenten aus, drift in den Gegenverkehr, dann finde ich es vernünftig, dass das Ding dann warnt. Ja. Aber in dieser Situation, nee. Ja, und, das ist halt, wir müssen uns dann offensichtlich daran anpassen. Ja. Ein Computer kann halt nicht mitdenken. Der sieht halt nicht die Gesamtsituation, sondern nur Ausschnitte aus dem. Ja, und der weiß halt auch nicht, was ich mache. Ne? So, der jetzt aber natürlich auch nicht darauf programmiert ist, dass man schon ein bisschen vor dem Abbiegevorgang den Blinker setzt, ohne wirklich in dem Moment des Blinkens auch wirklich sofort abzubiegen. Da machen ja auch genug Leute. Ja. Und für die ist dieses Feature gut. So, aber wenn man ein bisschen vorausschauender fährt, dann naja. Ja. Und auch diese Reaktionsspanne von dem Computer ist ja viel schneller als das, was eigentlich in dem Sinne passiert. Wir sehen, mir ist das auch schon auf der Autobahn passiert, auf der rechten Spur. Ich sehe, das Auto vor mir geht gerade und will gerade abbiegen von der Autobahn runter. Und der fängt an, das wie blöd zu piepsen und ich zucke auch zusammen und denke mir, was will er denn? Da war halt das Auto gerade schon halb auf dem Abbiegespur drauf und er hat es halt noch gesehen. Also ja, ist nicht alles gut, aber ja. Tja. Gut. Na dann würde ich sagen, wir haben doch alles durch. Jetzt haben wir wirklich alles durch. Also jetzt ist wirklich langsam mal gut. Jetzt war ein bisschen durcheinander heute, aber ich fand die Unterhaltung sehr schön heute wieder mit dir. Wenigstens eine. Nee, ich denke an die Hörer. Achso, okay. Ich hatte jetzt gerade jemand anders im Kopf. Okay. Grüße. Ja. Bis zum nächsten Mal dann an dieser Stelle am 15. In der Mitte des Monats um 12 Uhr. Servus. Tschüss. Sonne auf? Um 8.21 Uhr. Also ist bei euch später hell. Ja. Als bei uns. Ja. Aber dafür früher dunkel als bei uns. Dann sind bei euch die Tage ja kürzer als bei uns. Ja, im Winterhalbjahr ist das so. Ja, genau. Ah, das habe ich jetzt nicht gewusst. Das ist ja interessant. Das haben wir ja schon mal festgestellt, dass wir im Sommerhalbjahr einen Unterschied von ungefähr einer Dreiviertelstunde haben zwischen uns. Ja, aber dass ihr länger hell habt als wir. Naja. Und jetzt habt ihr ja kürzer. Ja, weil das immer gegenläufig ist, Sommer zu Winter. Stehst du? Nein. Das müsste sich doch gleich verhalten, weil die Sonne ja von der gleichen Seite kommt. Also die wechselt ja jetzt, die geht ja nicht über den Polarkreis, über den, wie heißt das da in der Mitte? Geht die ja nicht rüber und ihr seid dann plötzlich Äquator. Auf der anderen Seite. Äquator. Naja, aber das Verhältnis müsste doch gleich bleiben. Ich bin echt kein Astronom, aber dadurch, dass, also die Erde die Erdachse ist ja geneigt. Mhm. So. Und wir drehen uns um uns selber, um diese Erdachse herum und bewegen uns gleichzeitig um die Sonne. Das heißt, dieser Neigungswinkel bleibt auf der ganzen Strecke der gleiche. Ja, eben. Und wenn du dann irgendwann auf der anderen Seite sozusagen der Sonne bist, einmal drumherum gelaufen bist, zeigst du quasi eine andere Hälfte, eine andere Seite von der Erde Richtung Sonne. Und wir sind jetzt in dem Teil, wo es bei euch länger hell ist als bei uns, und wir kommen in den Teil, wo es bei uns länger hell ist als bei euch. Witzig. Das hätte ich jetzt, wenn das eine Quizfrage gewesen wäre, hätte ich gesagt, das ist gleiche Verhältnis. Da sind wir wirklich wieder bei Nord- und Südpol mit der Polarnacht und dem Polartag. Mhm. Na, das ist ja genauso. Wir haben jetzt gerade nördlich des Polarkreises dauerhaft Nacht, und wenn wir jetzt im Sommer sind, dann ist da dauerhaft Tag und umgekehrt genauso. Am Südpol. Ah, und weil ihr aber näher dran seid, habt ihr länger Tag, und weil wir näher dran sind zum anderen, haben wir länger. Ah, okay. So. Ja. Schön. Dann haben wir's. Dr. Schaar hat mir die Welt erklärt. Ja, und zwar buchstäblich, wenn ich das mal sagen darf.